aus der Hölle kommt das Monster, das dich packt. Der teuflische Blut rauscht die Knochen klein gehackt. Mit der Säge wird zerteilt und das Messer raubt dein Skalp. Die Blut verdünnen, sie spritzen überall. Und leblose Körper liegen auf den Straßen, alles wie in einem Film. Wenn du es so willst, kannst du die Hauptrolle spielen. Ich vergifte deinen Geist, programmiere in dich ein. Meine schwarze Magie, sie bleibt ein Teil deiner DNA. HDA steht für Folter, Schrecken und Verderben. Lass mich der Menschheit eine Lektion lehren, um zu beweisen, wie paranormal Paralleldimensionen in dieser Welt Einfluss nehmen können. Ich bin ein Medium, seit der Geburt rede ich mit Toten.